Mittag kann es auch wieder regnen. Die Zeit 23.05 Uhr. WDR 3 Open. Im Studio ist Markus Heuger. Guten Abend. Heute hören wir das Beatles-Album Rubber Soul, das vor genau 50 Jahren erschienen ist, mit dem Schriftsteller Frank Witzel. Warum, wieso, weshalb, weiß Klaus Walter. Reibe deine Seele. Das ist der Titel dieser Sendung. Warum reibe deine Seele? Frank Witzel. Es bezieht sich auf eine Stelle in meinem Roman, in dem ein Postulant, also ein Priesterzögling, einem Teenager erklärt, dass Rubber Soul eigentlich Rub Your Soul, reibe deine Seele, bedeutet. Und ihm auch die einzelnen Stücke der Rubber Soul entsprechend der christlichen Glaubenslehre erklärt. Und, fragt Postulant Hans Günther, welche ist es nun? Rubber Soul, sage ich. Ah, die Gummiseele. Daran hatte ich gar nicht gedacht, sonst hätte ich es kaum gesagt. Wahrscheinlich ist der Titel blasphemisch. Kannst du die Texte auswendig? So ziemlich. Dann versuch doch mal davon eine Exegese bis morgen. Und denk nicht, dass jemand, der ich singt, immer nur sich selbst meint. Genauso mit dem Du, das sind nicht immer nur Mädchen. Alles kann auch umgekehrt und ganz anders sein. Stell dir einfach jemanden anderen vor, nicht John, nicht Paul, der das singt, und dann frag dich, warum er das so singt. Am Abend gehe ich die Stücke der Rubber Soul einzeln durch. Ich denke an Claudia, aber sie kann das unmöglich singen. Vielleicht Spencer, Geier und Stoney, mit denen sie nach Ebrach gefahren ist. Alle drei haben Haare bis auf die Schultern. Spencer spielt sagenhaft Gitarre, Blues. Er war von Gutenberg geflogen und kam auf unsere Schule in die 11. Als er beim Rektor vorsprach, hatte er sich die Haare zum Zopf zusammengebunden und hinten im Rollkragen versteckt. Er trägt einen Ziegenfellmantel. Ich hätte mich einmal abends im Jazzhaus mit ihnen und Claudia treffen können. Sie hatten irgendeine Aktion vor, aber ich durfte nicht weg. Außerdem hatte ich irgendwie Schiss. Claudia habe ich am nächsten Tag gesagt, dass mich meine Alten eingesperrt hätten. Aber sie war irgendwie abwesend. Drive My Car war klar aus ihrer Sicht. Sie brauchten jemanden fürs Fluchtauto. Selbst hatten sie auch noch keinen Führerschein. Oder war einer von ihnen schon über 18, obwohl es egal ist, wenn man was Illegales vorhat. Das war eine Passage aus dem Roman, der 2015 den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, gelesen von seinem Autor Frank Witzel. Der Roman hat einen Titel so kurz und prägnant, geradezu catchy auf den Punkt wie ein guter Popsong. Er heißt »Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969«. Im Dezember 1965 erscheint das Album Rubber Soul von den Beatles und es beginnt mit »Drive My Car«. Rubber Soul spielt eine bedeutende Rolle im Roman Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Darüber wollen wir reden. Frank Witzel und ich kennen uns schon lange, deswegen duzen wir uns, alles andere wäre gelogen. Frank, in welchem Zusammenhang steht die eben gehörte Passage? Es geht um etwas Illegales, um ein Fluchtauto und um eine Claudia. Wer ist Claudia, wer ist der Ich-Erzähler und was tun die da? Der Ich-Erzähler ist ein 13,5-jähriger Teenager, der versagt in der Schule und deswegen kommt er nach einem Sanatoriumaufenthalt innerhalb der Sommerferien noch in einen Konvikt und er soll da zusammen mit Priesterzöglingen und anderen religiösen Schülern gewissen Exerzitien nachgehen, um wieder auf Spur gebracht zu werden. Er hat zwei enge Freunde, eine Freundin, nämlich Claudia und Bernd, mit denen er zusammen eine Art Club gegründet hat, nämlich die Rote Armee-Fraktion 1913. Das orientiert sich an dem Biebricher Turnverein, wo eine alte Zahl steht, und das wollten sie auch gerne mit in ihr Signet übernehmen. Und er trifft jetzt hier in diesem Konvikt auf einen Postulanten, Hans Günther, den er auf Anhieb sympathisch findet, weil der auch lange Haare hat, etwas aussieht wie Dave Davis, und der ihn auch gleich nach seiner Lieblingsband, Lieblingsplatte fragt, und er gibt ihm, also er, der Teenager, gibt ihm, dem Postulanten, die Steilvorlage, indem er sagt, meine Lieblingsplatte ist die Rubber Soul, und Soul und der Glaube, das ist natürlich eine Ehe, wie sie nur einmal vorkommt. Und so kann der Postulant praktisch auf den Teenager einwirken und ihm den Glauben praktisch über die Beatles wieder nahe bringen. Rubber Soul, das Album der Beatles aus dem Dezember 1965, ist eine Art musikalischer Leitfaden durch den Roman Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Das Buch hat über 800 Seiten, dementsprechend unmöglich ist es, ihm mit ein paar Sätzen gerecht zu werden. Versuchen wir es mit Stimmen aus der Literaturkritik. Nicole Henneberg in der FAZ. Im Sommer 1969 ist der Held der Geschichte 13,5. Die Kaufhaus-Brandanschläge vom April 1968 haben die Republik erschüttert und die erste Generation der Roten Armee-Fraktion, vorübergehend auf freiem Fuß, wird kurz darauf in den Untergrund gehen. Seinen wertvollsten Ritter mit schwarz glänzender Rüstung hat der Teenager Andreas Bader genannt. Und Gudrun Enslin ist eine Indianer-Squaw aus braunem Plastik, die er nicht mag, weil sie keine Details hat. Aber sie ist die einzige Frau bei seinen Figuren. In einem Heft notiert er alles, was mit einer von ihm imaginierten RAF zu tun hat, und entwirft ein Logo. Analog zu dem des heimischen Turnvereins TVB, der ja auch Tupamaros von Biebrich heißen könnte. Im Kopf des verstörten Jungen, dessen Mutter in diesem Sommer erkrankt und der in der Schule sitzen bleiben wird, entsteht ein wildes Roadmovie. Wie sein Autor ist der jugendliche Erzähler 1955 geboren und damit zu jung für die Studentenbewegung. Seine Götter sind die Beatles, neben Jesus und Gottvater natürlich, denn als Messdiener und späterem unfreiwilligen Insassen eines Konvikts werden ihm biblische Geschichten und Beichtregeln eingebläut. Noch als Erwachsener der zweiten Erzählebene des Romans schreckt er aus dem Schlaf und meint, er habe Dienst in der Kirche, worauf ihn seine Freundin Gernika als dienstältesten Ministranten aller Zeiten verspottet. Ja, das stimmt alles soweit. Er schreckt nicht direkt aus dem Schlaf, sondern er ist in der Psychiatrie, nämlich er wird gerade eingeliefert und erinnert sich dann daran, dass er doch noch Dienst hat sozusagen. Aber das kommt alles genauso in dem Roman vor. Noch ein Kritiker, Ulrich Rüdenauer im Deutschlandfunk über die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 von Frank Witzel. Dieser Roman ist eine Zumutung, ein Ungetüm, ein Abenteuer, eine Frechheit, eine Verwirrung. Vor allem aber ein fulminantes Stück Literatur, das aus einem engen Wirklichkeitsausschnitt eine Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik herauspräpariert. Bei Frank Witzel geht es um die Dekonstruktion der Rekonstruktion der Konstruktion eines pubertären Wahngebäudes, das von hunderten kleinen Büchern, Schallplatten, Filmrollen getragen wird. Finde ich sehr schön, also wenn ich das so sagen darf. Er bezieht sich da, glaube ich, auf Reinhard Götz mit der Dekonstruktion, der Rekonstruktion, der Konstruktion. Gefällt mir sehr gut. Und eine letzte Kritikerstimme, Julian Weber in der Taz. Bekenntnisse eines Existenzzauderers. Ja, Existenzzauderer ist auch ein schönes Wort, über das man nicht umsonst stolpert. Es ist praktisch der Moment, in dem der Teenager merkt, dass er kein Kind mehr ist und aber notwendigerweise, so würde ich sagen, zaudern muss, weil er erst dabei ist, überhaupt herauszufinden, welche Möglichkeiten von Existenz ihm zur Verfügung stehen. Baby, you can drive my car. Ooh. In dieser discoiden Version der New Yorker Sängerin Christina aus dem Jahr 1980 wird die sexuelle Komponente von Drive My Car nochmal stärker betont. Baby, du kannst mein Auto fahren. Das Album Rubber Soul beginnt mit Drive My Car. Der Song ist gewissermaßen die Einladung zum Einsteigen. Wir steigen wieder ein in die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969, den Roman von Frank Witzel, Kapitel 58, Postulant Hans Günther, erweitert seine exegetischen Fähigkeiten. Wir haben vorher die Geschichte mit dem Fluchtauto gehört. Welche Situation haben wir jetzt, Frank Witzel? Postulant Hans Günther hat dem Teenager quasi eine Art Hausaufgabe gegeben und ihm gesagt, er soll doch mal versuchen, die Rubber Soul, die einzelnen Stücke zu interpretieren. Der Teenager ahnt natürlich sofort, dass diese Interpretation nicht die ist, die ihm wirklich einfällt, mit Fluchtauto, mit allen möglichen Details aus seinem eigenen Leben, sondern dass es um etwas anderes geht. Deswegen versucht er, dem Postulanten auszuweichen. Das kann man in so einem Konflikt natürlich nicht und deswegen treffen sie aufeinander und weil er zögerlich ist, hilft ihm praktisch der Postulant auf die Sprünge und fängt an, ihm die Rubber Soul erstmal so vor zu exerzieren, nämlich mit Drive My Car und dann Norwegian Wood und so weiter. Kapitel 58, Seite 405. Fangen wir doch mal vorn an. Drive My Car. Ist dir da gar nichts eingefallen? Das mit dem Fluchtauto kann ich unmöglich sagen, also schüttle ich den Kopf. Stellen wir uns Jesus vor. Vielleicht will Jesus, dass du sein Chauffeur sein sollst. So wie der heilige Christophorus ihn getragen hat, so sollst du ihn vielleicht fahren. Aber warum? Ich kann mich einfach nicht von dem Gedanken an das Fluchtauto lösen. Wenn die Oberstufler mich wollten, das könnte ich verstehen. Ich warte vor der Bank, sie springen rein, ich fahre los, sie nehmen die Masken ab, wir fahren in Richtung Ostbahnhof. Hinter der Autobahnbrücke biegen wir in einen Feldweg ein, dort, wo auch die Prostituierten stehen. Ich weiche den Schlaglöchern aus, an Schrebergärten vorbei, zu einem Schuppen, wo wir den Wagen umlackieren. Als Chauffeur hilfst du Jesus bei seiner Aufgabe, die Menschen zu erlösen. Aber am meisten hilfst du natürlich dir selbst, denn er hat dich auserwählt. Wenn du diese Grundaussage einmal begriffen hast, dann kannst du immer mehr Details hinzufügen. Jesus sagt dir, working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Wer arbeitet denn für Erdnüsse? Das sind die Elefanten im Zirkus, die Affen im Zoo, dressierte Tiere, abgerichtet. Aber Jesus kann dir etwas Besseres zeigen. Er kann dich befreien. Und nur, wenn du das so liest, ergibt auch der Schluss einen Sinn, denn es stellt sich heraus, dass Jesus gar kein Auto hat. Aber er sagt, ich habe einen Chauffeur gefunden und das ist ein Anfang. Er sagt, es geht um dich, nicht um das Auto. Das Auto, das sind die Akzidenzien, das Unwichtige, das Äußerliche. Denn natürlich braucht Jesus kein Auto. Jesus ist Gottes Sohn. Er vermag alles, aber er braucht dich. Er braucht dich, weil er dich liebt. Du bist der Anfang, das Alpha, damit er das Omega, die Erfüllung sein kann. Verstehst du? Ich nicke. Weiter. Norwegian Wood. Sat on the road. Norwegian Wood, der zweite Song auf dem Album Rubber Soul von den Beatles, quasi das musikalische Leitmotiv in Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969, dem Roman von Frank Witzel. Bevor wir hören, wie der Postulant Hans Günther Norwegian Wood interpretiert, noch eine Frage. Frank Witzel ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Zeichner und Musiker. Welche Rolle spielt die Musik fürs Schreiben oder wie verhält sich der Musiker Witzel zum Schriftsteller? Das ist ganz wichtig, weil ich dann doch beim Schreiben und vor allen Dingen bei diesem Roman von einem eher musikalischen Fluss ausgehe und auch komponiere und im Grunde, das ist praktisch ein Zufall, der mir jetzt erst im Nachhinein bewusst wurde, doch die Kapitel sehr genau gesetzt habe oder die Reihenfolge, also die Texte entstanden eigentlich eher wie Songs, also so einzelne Stücke, die ich natürlich angeglichen habe und natürlich gibt es auch viele Übergänge, also eher ein bisschen wie ein Konzeptalbum, wenn man den Ausdruck bemühen will. Ich habe sehr viel Zeit eigentlich darauf verwandt, diese Kapitel in eine für mich sehr schlüssige Form und ablaufende Sequenz zu bringen. Und die Beatles haben eben über die Rubber Soul auch gesagt, we put a lot of work in the sequencing. Da gibt es auch eine Parallele, die mir aber beim Schreiben gar nicht so bewusst war wie nachher. Kapitel 58, Seite 405. Postulant Hans Günther erklärt dem manisch-depressiven Teenager seine Deutung von Norwegian Wood. Jesus kommt zu dir nach Hause. Du hast eine wunderbar eingerichtete Wohnung. Du sagst, hier, Jesus, schau mal, meine schönen Möbel, dafür habe ich lange gespart. Darauf bin ich stolz. Du sagst, er soll sich setzen. Jesus schaut sich in deinem Zimmer um, doch es ist kein Stuhl da. Du hast an alles gedacht, dich nach der neuesten Mode eingerichtet, aber du hast eins vergessen, einen Platz für Jesus. Also setzt sich Jesus auf den Boden. Er ist demütig. Er sitzt zu deinen Füßen. Er erniedrigt sich, so wie er die Füße der Jünger gewaschen hat. Aber nicht genug. Er trinkt sogar von deinem Wein, obwohl er es ist, der Wasser in Wein verwandeln kann. Jesus geht auf dich zu. Er nimmt das, was du ihm gibst. Doch du sagst, ich muss ins Bett, weil ich morgen früh raus muss. Ich muss früh raus, weil ich noch mehr Geld verdienen will, um mir noch schönere Möbel kaufen zu können. Und du lachst ihn aus, als er sagt, ich muss nicht zur Arbeit morgen. Als er sagt, sehet die Lilien auf dem Felde. Soweit die sehr katholische Auslegung des Postulanten Hans Günther im Roman. Norwegian Wood ist der zweite Song auf dem Album Rubber Soul. Was macht den so besonders, Frank Witzel? Also das Stück hat ja eine Sitar und das war ja damals etwas ganz Neues. George Harrison hat die mitgebracht von seinen ersten Indien-Erfahrungen, Ravi Shankar, den er dort kennengelernt hat, den er auch in die Popmusik praktisch eingeführt hat. Man hat das dann damals auch gehört. Man wusste gar nicht, dass das klassische indische Musik ist, sondern man hat das als was Neues, Hippiehaftes gehört. Das ist das eine. Und zum anderen ist natürlich der Text, der einen da anzieht bei diesem Stück. Also, dass da dieses Norwegian Wood auftaucht und dass das am Schluss in Flammen aufgeht, das ist natürlich irgendwas sehr Prägnantes, ein sehr prägnanter Text. Man konnte das Stück auch, weil es sich um einen Akkord dreht, auch sehr schnell nachspielen. Hast du es nachgespielt? Ja, ja. Ich habe immer versucht, die Sachen nachzuspielen auf der Gitarre. Das war gleich ganz wichtig. Als Teenager? Ja, ja, ja. Norwegian Wood in der speziellen Version der britischen Band Cornershop 1997. Tejinder Singh, der Sänger von Cornershop, hat indische Vorfahren und er interpretiert den Song der Beatles in Punjabi. So wird Norwegian Wood zum Kommentar zur britischen Kolonialvergangenheit und Cornershop erinnern daran, dass das heutige Großbritannien ein postkoloniales ist, dass die Nachfahren der Einwanderer aus der Karibik oder aus Indien genauso Briten sind wie die alteingesessenen Weißen. Oder zumindest sein sollten. Seine Götter sind die Beatles, heißt es in einer Rezension von Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969, dem Roman von Frank Witzel. Sind die Beatles wirklich Götter? Und wenn ja, wessen Götter? Die des Teenagers oder die Götter des Frank Witzel? Das Göttliche, das würde ich natürlich nicht so sehen, aber die Entscheidung Beatles Stones, die habe ich genauso seinerzeit gefällt wie der Teenager, also in favor of the Beatles. Im Zweifel für die Beatles. Rubber Soul erscheint im Dezember 1965. Frank Witzel erscheint im November 1955, ist also genau 10 Jahre alt, als das Beatles-Album veröffentlicht wird. Kannst du dich erinnern? Ja, ich meine mich zumindest zu erinnern, aber meine Erinnerung ist unklar, deswegen schreibe ich ja auch Romane, um mich dem irgendwie anzunähern. Aber ich meine mich tatsächlich zu erinnern, vielleicht nicht direkt am 3. Dezember, dass der Radio Enerser schon die Rubber Soul da hatte, aber mehr? Radio Enerser, man ist ja in Radiogeschäfte seinerzeit gegangen, um vor allen Dingen erstmal die Singles zu sehen, später auch die LP. Ich weiß also nicht genau, wann die da erschienen, aber natürlich in diesem Umfeld, vielleicht Anfang 66, habe ich die Rubber Soul bestimmt wahrgenommen. Warum hat ausgerechnet Rubber Soul so eine Bedeutung für den Roman? Ich halte die Rubber Soul doch für eine sehr wichtige Platte und sie ist vor allen Dingen auch so eine Platte, die genau zu dem Teenager passt, also eine Platte des Übergangs. Es ist auf der einen Seite die erste Platte, die nicht mehr irgendein Dizzy Miss Lizzy oder irgendein Rock'n'Roll Anklang hat, die Stücke, die ich damals auch überhaupt nicht gut fand. Das waren immer die Sachen, die ich an den Beatles-Platten am wenigsten mochte. Und hier erscheint eine Platte, die erste Platte, auf der Beatles nicht mehr auf dem Cover steht, wo gesagt wird, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Frisuren sind anders, es geht jetzt wirklich in den Kammerpop, ins Psychedelische hinein, in die Aneignung. Wir machen jetzt wirklich alles selbst oder wir beginnen mit dem Höhepunkt unseres Schaffens, denn es folgen ja noch ganz interessante Platten natürlich danach. Aber es ist noch so eine Platte, die man noch so sehen kann, 14 Songs. Es ist noch nicht das Seltsame, was sich mit der Revolver einschleicht, mit I'm Only Sleeping, mit Stücken, die jetzt plötzlich über Steuer gehen. Taxman. Die Beatles haben ja gesagt, Revolver war das LSD-Album und Rubber Soul war das Marihuana-Album. Von daher, es ist etwas, mit dem der Teenager genau sich identifizieren kann. What goes on? Was geht da vor sich, fragen die Beatles, fragt in diesem Fall Ringo Starr in der seltenen Rolle als Leadsänger. Rubber Soul ist das erste Beatles-Album, das ausschließlich Eigenkompositionen enthält. Ist es auch ein Album der Entmischung, der Individuierung? Werden die Konturen der einzelnen Beatles markanter? Ja, genau. Mit What Goes On haben wir eine Lennon-McCartney-Starkey-Komposition. Hinten drauf auf der Rubber Soul waren ja auch ganz, ganz tolle Fotos. Also ganz coole Schwarz-Weiß, Paul McCartney raucht, Ringo selbst sieht toll aus, George Harrison steht da mit seiner verwaschenen Jeans, so meine ich mich zumindest zu erinnern, ja. Also das hat das auch nochmal weiter befördert. Die Help war ja so ein bisschen heiter. Man war in den Alpen, das war für einen deutschen Jungen nicht so leicht zu ertragen, das Ganze. Und hier finden sie wirklich so ein bisschen, sind sie auch veramerikanisiert. Das war schon eine tolle Platte einfach. Die Ästhetik der Fotos, die du gerade angesprochen hast, korrespondiert ja auch so ein bisschen mit dem, was in Frankreich in der Nouvelle Vague an Ästhetik so zu sehen genau. war, bei Godard oder Truffaut. Ja, ja, genau. Also es wird in die verschiedensten Richtungen werden praktisch die Fühler ausgestreckt und die Beatles vereinen da was. Und dann dieses tolle Cover, wo sich das so verzerrt, was für alle möglichen Interpretationen Anlass gegeben hat. Die Beatles würden in ein Grab schauen oder... Ist Rubber Soul auch eines der ersten oder gar das erste Album, das das Albumformat so richtig nutzt? Also es ist ja immer wieder die Rede vom Sequencing, von der Reihenfolge. Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wie dieser Anfang mit Drive My Car, wie das abläuft, ich glaube, dass hier wirklich dieses Bewusstsein über ein Album tatsächlich ganz präsent war. Früher waren ja auch oft Alben eine Sammlung von den Singles, die davor erschienen. Zum Beispiel die Entscheidung, dass man We Can Work It Out und Daytripper, die ja in der Rubber Soul Session entstanden, dass man das draußen lässt und nur als Single erscheinen lässt. Also Entscheidung, die die Beatles ab da, glaube ich, generell getroffen haben, dass also nicht mehr unbedingt die Single auf dem Album dann sein muss. Sie kann sein. Michelle wurde natürlich ausgekoppelt mit Girl als Rückseite. Also auch so immer so Doppel-A-Seiten, wie man es genannt hat. Man wirft nicht mehr irgendwas weg auf der B-Seite. Das ist schon sehr interessant. Und wie das anfängt und wie es aufhört mit Run for Your Life, also das ist schon sehr einprägsam gewesen. Nochmal zum Sequencing im Roman. Das Buch hat 98 Kapitel auf über 800 Seiten. Es gibt unterschiedlichste Textsorten, Tagebuchauszüge, Verhöre, Monologe, Dialoge und so weiter. Wie hast du das alles in eine Reihenfolge gebracht? Da ging es mir dann tatsächlich ähnlich wie den Beatles wahrscheinlich, dass ich das letzte halbe bis dreiviertel Jahr fast nur noch da gesessen habe. Und da kommt auch das Musikalische, glaube ich, zum Tragen, also und das komponiert habe. Und ich hatte Leerstellen bis zuletzt, wo ich dann zum Schluss noch etwas geschrieben habe, wo ich wusste, da muss noch etwas hin. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber das war als Leerstelle da. Ich habe Sachen wieder rausgenommen, umgestellt, bis ich tatsächlich mit diesem Fluss zufrieden war. Wir nähern uns dem Ende der ersten Seite von Rubber Soul und kommen zum größten Single-Hit des Albums. 1965, in den frühen Tagen der Beatles, war es noch üblich, dass von englischsprachigen Hits deutsche, italienische oder auch französische Versionen produziert wurden. So wurde aus im Deutschen im nächsten Song aus Rubber Soul passiert nun etwas anderes. Paul McCartney wechselt im Song selbst die Sprache. Du hast es schon angesprochen gehabt mit den Fotos, die an die Nouvelle Vague erinnern. Und ich glaube, dass die Beatles tatsächlich ihr Spektrum erweitert haben. Und zwar nicht so, dass man einfach dann eine deutschsprachige oder italienischsprachige Version einspielt, um auf dem Markt vielleicht auch eine gewisse dem Fremden gegenüber kritische Käufergruppe abzugreifen, sondern hier wird praktisch die Sprache auch Teil des Inhalts und taucht eben in dem Refrain auf, und das ist natürlich auch für jeden Interpreten und also auch für mich eine gewisse Steilvorlage, sich mit dem Text genauer auseinanderzusetzen. Was wir jetzt tun wollen, zurück zu die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Wir kommen zum längsten Kapitel des Buches, Kapitel 85. Es trägt, wie der Roman selbst, einen nicht ganz einfachen Namen. Rede des erwachsenen Teenagers vom Weltgebäude der Spezialambulanz für Persönlichkeitsstörungen des Universitätsklinikums Eppendorf herab, dass keine Chronologie im Leben sei. Wo sind wir hier und in welchem Jahr etwa? Hier sind wir irgendwo hier in der Gegenwart und wir befinden uns örtlich in einer Psychiatrie. Dort hält eben der nun erwachsene Teenager eine Rede, mit der er eigentlich seine Heilung unter Beweis stellen möchte. In dieser Rede holt sich also der erwachsene Teenager seine Rubber Soul zurück. Er holt sich seine Seele, die ihm Jahrzehnte zuvor der Postulant Hans Günther weggenommen hatte, als er dem manisch-depressiven Teenager seine katholisch geprägte Interpretation der Rubber Soul aufgezwungen hatte. Der erwachsene Teenager beruft sich in seiner Deutung auf Geistesgrößen wie Freud oder Heidegger, die er inzwischen im Repertoire hat. Und er erklärt Michel mit Friedrich Nietzsche. Nach dem eindeutigen Bekenntnis zum Wort und zum Irrtum als begrifflichen Kategorien im Werk Nietzsches folgt ein die erste Plattenseite beendender Hinweis auf die Bedeutung der Theorie. Der Song heißt Michel. Michel, ma belle, these are words that go together well. Der Name tritt an die Stelle des Wortes. Nun hat es aber gerade mit dem Namen Michel etwas Besonderes auf sich, da er auf eine geschlechtliche Doppeldeutigkeit verweist, die allein in der Schreibung eindeutig wird. Das heißt, in der Schrift differenziert sich die Bedeutung aus, die im Klang androgyn und schwebend verbleibt. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Er ist ein echter Nirgendsmann, sitzt in seinem Nirgendsland, macht so manchen Nirgendsplan für niemanden. Hat keinen Standpunkt, weiß auch nicht, wohin er geht. Ist er nicht ein wenig wie du und ich? Nirgendsmann, so hör doch, du weißt nicht, was dir entgeht. Nirgendsmann, die Welt steht unter deinem Kommando. Er ist so blind, wie man nur sein kann, sieht nur, was er sehen will. Nirgendsmann, kannst du mich überhaupt noch sehen? Nirgendsmann, bleib ruhig. Nowhere Man, die Beatles attackieren Ja-Sager, Gleichgeschaltete und Konformisten. Einer der ersten Texte der Beatles, die ich als Teenager sozusagen politisch verstanden habe. Auch als Ermutigung, mich gegen die Vorschriften der Erwachsenenwelt zu wehren. Ganz genau. Also Nowhere Man habe ich ganz dezidiert als eine Art Protestsong verstanden. Und gleichzeitig war er im Gegensatz zu vielen Protestsongs, die es ja damals gab, Pete Seeger oder so, war er musikalisch eben wunderbar gefasst mit einem Harmoniegesang und so weiter. Also das war ein Protest, wo ich gesagt habe, ja, da kann ich mich anschließen. Aber ich habe es genauso vom Text, den man ja nur immer so ein bisschen diffus natürlich wahrgenommen hat, aber doch so sofort so interpretiert und verstanden. Diffus ist das Stichwort. Die Rezeption von Popmusik funktioniert ja in ungeordneten Bahnen. Über Zufälle, Projektionen, Halbverstandenes, auch über Missverständnisse und Ahnungen. Als Teenager in Deutschland versteht man vielleicht nur ein paar Zeilen aus einem Beatles-Song und macht sich seinen eigenen Reim darauf. Wenn aber Erwachsene auf diesen Reim mit Aggression und Verboten reagieren, dann entwickelt so ein Beatles-Song eine gewisse Sprengkraft. In Frank Witzels Roman erobert sich der erwachsene Teenager bei seiner Rede in der Psychiatrie die Rubber Soul zurück, auch den Nowhere Man, mit ein bisschen Hilfe von einem Freund, Martin Heidegger. Ist die Rubber Soul also nichts anderes als ein uns belastender Wurmfortsatz, der in Form verschiedenster Religionen aus uns herauswächst und uns vor allem mit Scham und Angst erfüllt? Ein Konzept, mit dem wir unseren Schmerz messen, wie John Lennon es später in seinem Abgesang auf alle Religionen und Idole formulieren wird? Nimmt man nur einmal ansatzweise den religions- und philosophiekritischen Schlüssel auf, stellt man fest, dass es sich bei Rubber Soul um ein Konzeptalbum avant la lettre handelt, in dem alle Lieder ein einziges Thema umkreisen, die ontologische Frage nach der Bedeutung des Seins in Abgrenzung zur Metaphysik. Nicht umsonst betonen die Beatles, dass sie sich die Reihenfolge der Songs genau überlegt haben. We put a lot of work into the sequencing. Als erstes springt natürlich ein Titel wie Nowhere Man ins Auge, in dem sich der Mensch, Man, zum heideggerschen Mann wandelt. Denn sucht man einmal die entsprechenden Definitionen Heideggers in seiner Zeit auf, merkt man, welch starke Verbindung zwischen dem Mann und den Negationen wie niemand, niemals und nicht besteht. Hier nur einige wenige Beispiele. Das Mahn ist das Niemand, dem alles Dasein im Untereinandersein sich je schon ausgeliefert hat. Oder allerdings ist das Mahn so wenig vorhanden wie das Dasein überhaupt. Je offensichtlicher sich das Mahn gebärdet, umso unfasslicher und versteckter ist es, umso weniger ist es aber auch nichts. Wenn das John Lennon noch erlebt hätte, dass sein Nowhere Man 50 Jahre danach in einem deutschsprachigen Roman mit Heidegger erklärt wird. Oder Heidegger mit Nowhere Man. Popmusik funktioniert über Spekulation und Projektion. Wer ist eigentlich der Lieblingsbeatle von Frank Witzel? John Lennon. Schon damals? Schon damals, ja. Warum damals? Damals waren ja eigentlich Paul und Ringo die zugänglicheren Figuren, würde ich sagen. Aus ja, der gerade Erinnerung. Deshalb. Ah ja. Weil er irgendwie so unzugänglich oder da hat man geahnt, da ist noch was, der hat noch was in der Hinterhand, der endet nicht mit den Wings. Da hat man geahnt, es geht auch viel um das Androgyne bei den Beatles, wenn du sagst, man hat geahnt, du hast so geguckt, das können wir im Radio leider nicht sehen. Vielleicht auch geahnt, dass John Lennon, auch was seine Sexualität angeht, nicht so eindeutig ist? Ich kann mich noch genau erinnern, dass es wirklich ein diffuses Gefühl war. Und es wäre viel zu viel, wenn man das jetzt mit irgendeiner Gender-Theorie fassen wollte. Aber es gab tatsächlich diese Anziehung erstens mal, was ich vorhin mit den Fotos auf der Rabassol, also hinten drauf, diesen Star-Fotos meinte. Also auf der einen Seite möchte ich gerne auch so aussehen, auf der anderen Seite zieht mich das auch tatsächlich an. Und John Lennon war natürlich irgendwie, man hat da so eine gewisse Gefahr vielleicht sogar gespürt, Bedrohung. George Harrison wäre noch als zweiter zu nennen, wo man auch geahnt hat, er ist mit so einer bisschen anderen Agenda unterwegs. Also gehörte Paul eher den Mädchen und John eher den Jungs? Also so versuche ich so ein bisschen auch in meinem Buch, also dass Paul, den finden alle süß und Ringo und dann George, weil er einem leid tut, weil er so immer nur zwei Stücke pro Album maximal hat oder irgendwie natürlich auch die Rhythmusgitarren nur in Anführungszeichen spielt. Das ist so der Mädchenzugang, also Mitleid oder Schwarm. Und John Lennon, der so ein bisschen auch natürlich als Art Student, als Intellektueller, der sich auch gleich in die Nesseln setzt mit seinen Äußerungen, die Beatles sind größer als Jesus oder auf den Logenplätzen reicht es, wenn man mit den Juwelen klappert und solche Sachen. Also da wusste man schon, der ist jetzt nicht so einfach. Am Ende wird er noch die Beatles auseinandertreiben. There are places I remember. Es gibt Orte, an die ich mich immer erinnern werde, doch manche haben sich verändert. Manche für immer und nicht zum Besseren. Einige sind verschwunden und einige sind noch da. All diese Orte hatten ihre Momente, Geliebte und Freunde. Ich kann mich noch immer erinnern. Manche sind tot und manche leben noch. In meinem Leben habe ich sie alle geliebt. Doch von all diesen Freunden und Geliebten lässt sich keiner mit dir vergleichen. In my life. John Lennon ist gerade mal 25, als er diese Lebensbilanz vorlegt. Ist das der enormen Beschleunigung geschuldet, die die Beatles in den frühen 60er Jahren erleben und selbst mit in Gang setzen, mit der Beatlemania? Ich glaube, dass man mit dem Alter schon sehr früh umgeht. Ich als Teenager habe aber diesen Song auch hören können und auch eine Sentimentalität empfunden und konnte auch schon zurückblicken auf ganz wenige Jahre. Also ich glaube, dass gerade der Rückblick auf ein Leben nicht unbedingt jetzt im Alter oder im fortgeschrittenen Alter passieren muss, sondern an Momenten, wo ein gewisser Bruch auch in deinem eigenen Leben entsteht und wo man Städten abgeht, an die man vielleicht nicht mehr kommt oder nicht mehr so kommen wird. Liverpool gibt es in dem Sinne nicht mehr. Auch Penny Lane, das kommt ja öfter, dass das nochmal, dass praktisch aus der Sicht der Londoner Jungs, die sie jetzt sind, sie schauen nochmal in diese örtlich entfernte und aber auch zeitlich entfernte Lokalität und sehen, dass sich das nicht mehr wiederholen lassen wird. In my life, I love you more. In My Life gehört zu den meistgecoverten Songs von Rubber Soul. Hier die Version der südafrikanischen Sängerin Miriam Makeba und hier eine ganz spezielle. There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all. Wie die Beatles ist auch James Bond in den 60ern ein globales Pop-Phänomen, made in Großbritannien. Und so gesehen hat es eine gewisse Logik, dass der erste und für viele bis heute der einzig wahre James Bond diesem Beatles-Song seine sonore Stimme leiht. Sean Connery, 1998, aus einer Sammlung von Beatles-Songs, produziert von George Martin, dem Soundarchitekten der Fab Four. Ich habe ihn tatsächlich erkannt, weil ich so viele Parodien in Saturday Night Live von Sean Connery gesehen habe, wo seine Stimme gerade immer so nachgemacht wird und wurde und dass er tatsächlich so spricht, das hat mich jetzt etwas verwundert, aber dadurch habe ich ihn erkannt, praktisch durch die Parodie. Mhm. Wie fandest du es? Ja, doch ziemlich abscheulich, das Ganze, also muss man so sagen. Was ich interessant finde, ist tatsächlich, dass George Martin hier dann auch richtig schlecht wird, also in diesem Rokoko oder Rondo Veneziano Mittelteil, während er bei den Beatles wirklich tolle Arbeit geleistet hat. Also, dass nicht nur George Martin die Beatles gemacht hat, sondern die Beatles auch George Martin. Das kann man an so Beispielen und an vielen anderen, kann man das schon erkennen, dass der Einfluss der Beatles auf ihn doch sehr wichtig war. Was hätte John Lennon dazu gesagt? Zu dieser Fassung? Ja. Je nach Laune. Also ich glaube, das hätte von euphorischem Beifall bis vernichtendem Fuck-off gehen können. Je nachdem, ob es ein verlorenes Wochenende war oder er sich gerade wieder mit Yoko versöhnt hat. I'm looking through you. I'm Looking Through You, ein wirklich klarer Popsong mit einer sehr geradlinigen Aussage, ich hab dich durchschaut. Wobei der Text auch hier wieder einen doppelten oder dreifachen Boden hat oder haben könnte. Der Sänger durchschaut sein Gegenüber, seine Freundin, seinen Freund, das wäre die naheliegende Variante. Oder aber, ich habe euer System durchschaut. Die Jungen durchschauen die Welt der Alten, ihre Regeln, ihre Lügen. Würde ich sagen, und gleichzeitig, glaube ich, spielt da auch schon wieder im Titel diese eigene Geschichte der Beatles an diesem Punkt. Also wie man sich also verortet und wie man praktisch das Geschäft langsam durchschaut. Zu diesem Geschäft gehören auch die Rivalitäten, die Konkurrenzen, die einfachen Gegensätze, die sich durch Frank Witzels Roman ziehen. Und durch die Bundesrepublik der 60er und frühen 70er Jahre. Ost oder West, Bayern oder Gladbach, Geha oder Pelikan, Willy Brandt oder Helmut Schmidt, Ohnsorgtheater oder Beatclub, lange Haare, kurze Haare, BRD, DDR. Und die Mutter aller Pop-Rivalitäten, Beatles oder Stones. Diese Dualitäten, die kommen öfter vor in meinem Roman, weil ich glaube, dass damals die Welt stärker als heute, also so ist meine Vermutung, durch Dualitäten geprägt war. Also dass man sich entscheiden musste zwischen zwei Religionen, die damals hießen katholisch oder evangelisch, zwischen zwei Füllern oder zwei Fernsehzeitungen. Auch zwei Blöcken, spielt das eine Rolle? Sozusagen als Weltordnungssystem Ost-West? Ja, natürlich auch. Ich würde sogar sagen, dass diese beiden Blöcke diese Dualität gefördert haben oder überhaupt in den Alltag hinein verlegt haben, sodass man automatisch natürlich dann auch anfing, bei den Beatles sie den Stones entgegenzusetzen, wobei das natürlich auch immer von der Presse unterstützt und entsprechend hochgeschrieben wurde. Wie wichtig ist, dass die einen ein Ende mit Schrecken hatten und die anderen sozusagen ein Schrecken ohne Ende sind? Das spielt natürlich schon eine große Rolle, weil man natürlich mit einer gewissen Sentimentalität immer noch daran denken kann, was wäre eigentlich noch für ein tolles Beatles-Album entstanden, wenn man zum Beispiel die erste Paul McCartney da Teile rausgenommen hätte, zusammen mit der ersten John Lennon Plastic Ono Band und das mit All Things Must Pass gemixt und Ringo ganz draußen gelassen, also wie wunderbar. Und das natürlich dann durch George Martin und die Gemeinsamkeit so verändert. Also solche Fantasien, denen kann man sich ja dann stundenlang hingeben. Und die Stones, die ja dann doch, also gerade in Form von Mick Jagger, mehr Ironie haben, als man ihnen immer unterstellt hat. Aber natürlich, sie machen das bis zum Ende. Die Fantasie ist ja immer das, was einen anregt im Leben und was einen auch anzieht und was einen überhaupt motiviert. Und nicht eben der Ehealltag, den man mit den Stones dann bis zum bitteren Ende jetzt gehen muss. In Frank Witzels Roman klingt das folgendermaßen. Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969, Seite 623. Das Christentum hat mittlerweile vergessen, dass es um das Sterben und die Auflösung geht, um fruchtbar sein zu können. Während der Pop diese Auflösung, dieses Sterben zum Bestandteil seiner Existenz gemacht hat. Wir können es an den wenigen Bands erkennen, die nicht bereit sind, sich aufzulösen, den Stones oder Status Quo etwa. Sie praktizieren ein stumpfes und hohles Ritual, das dem falschen Schein einer durch körperliche Anwesenheit behaupteten Authentizität huldigt, wo sie in Wirklichkeit längst zur eigenen Coverband verkommen sind, die ihren einzigen Ehrgeiz auf die Herstellung einer makellosen, jedoch gleichermaßen toten Kopie verlegt. Zwei passende Formulierungen Walter Benjamins fallen mir an dieser Stelle ein, nämlich erstens, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit und zweitens der von ihm entwickelte Begriff der Aura, die sich allein im Vergehen zeigt. Wie unterscheiden sich die Beatles von den Stones in puncto Hierarchie innerhalb der Band? Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Indem Mick Jagger als Sänger alleine vorne steht sozusagen und das meiste interpretiert, also diese Bands, auch wie die Who, also die einen Roger Daltrey hatten, die sind von Anfang an auf diese Person fixiert, auch wenn sie es selbst nicht wollen oder wenn man auch weiß, dass eigentlich Keith Richards alles komponiert oder die Musik woanders herkommt, das macht nichts, das bildet einfach das. Während bei den Beatles war das doch immer sehr egalitär, kann man sagen, mit dem Unterschied natürlich, dass Ringo da eine andere Rolle gespielt hat als unterschätzter, tatsächlich immer unterschätzter Drummer, weil er ja wirklich wahnsinnig gut spielt und auch wahnsinnig viel beiträgt als Basis sozusagen der Songs. Das ist schon mal ein ganz anderes Modell. Lieber sehe ich dich tot, kleines Mädchen, als mit einem anderen Mann. Pass mal lieber schön auf, kleines Mädchen, oder ich vergesse mich. Besser, du rennst um dein Leben, wenn du kannst. Steck den Kopf in den Sand, kleines Mädchen. Erwische ich dich mit einem anderen, ist das dein Ende? Ah, kleines Mädchen. Nun, du weißt, ich bin ein übler Knabe und mit einem eifersüchtigen Kopf geboren. Run for Your Life, der letzte Song auf Rubber Soul. John Lennon schlüpft in die Rolle des fiesen, eifersüchtigen Typen, der seinem Mädchen unverhohlen droht. Auch die Girl Meets Boy Pop-Songs werden komplexer, die dunklen Seiten der Liebe kommen an die Oberfläche. Nimmt man allerdings nur den Titel Run for Your Life, dann kann man den Song wieder als Selbstspiegelung der Band verstehen. Die Beatles rennen seit 2-3 Jahren um ihr Leben, die Beatlemania tobt, eigentlich müssten sie auf die Bremse treten. Und tatsächlich beschließt die Band 1966, nicht mehr live aufzutreten. Sie wollen nicht mehr um ihr Leben rennen. Beatles bremsen Beatlemania. Oder ist das überinterpretiert, Frank Witzel? Nein, ich finde also gerade diese beiden letzten Stücke der Platte, If I Needed Someone, das ist auch so etwas, also eigentlich braucht man gerade gar niemanden mehr, aber man vergewissert sich noch, dass man vielleicht jemanden bald wieder brauchen wird, und mit diesem Run for Your Life, was ja im Grunde eine erstmal in dem Text eine Drohung oder eine Androhung ist, ein Mädchen soll um sein Leben rennen, wenn sie ihn betrügt quasi, weil er also bis zum Letzten bereit ist zu gehen. Aber wenn man einfach so diese Titel sieht, dann merkt man schon, dass die Beatles auch darin natürlich ihre aktuelle Situation bearbeiten, auch dieses Think for Yourself, was natürlich wie Novaman auch wieder eine Art Protestsong ist, eine Aufforderung eben des eigenständigen Denkens, aber das ist natürlich auch ihre eigene Lage, also wo gehen sie jetzt hin? Sie sind also nicht mehr die Band, die lustige Richard Lester Filme dreht oder also sich so auch ein bisschen vermarkten lässt, sondern mit Rubber Soul haben sie tatsächlich ihr eigenes Konzept angefangen zu entwickeln, was sie dann auch bis zum Ende eigentlich dann durchgezogen haben. Welche Bedeutung hat die Zeitgenossenschaft? Also die Tatsache, dass du die Rubber Soul in Time gehört hast, als sie rauskam, im Unterschied zu Beatles-Fans, die heute 30, 40 oder 50 sind, und das nachgeholt und nachgehört haben. Ja, wie bei allen Sachen, die man selbst miterlebt, man sieht es natürlich nicht historisch. Also man weiß nicht, dass nach der Rubber Soul die Revolver kommt. Und sobald man das weiß, hat man automatisch einen anderen Blick drauf. Das ist einfach so. Und wenn man die Rubber Soul erlebt, man hat praktisch die Help hinter sich gelassen sozusagen. Und jetzt kommt die Rubber Soul und die überrascht einen so. Ich weiß, glaube ich, dass ich ab der Rubber Soul, oder ich meine das natürlich, dass also ich würde mich jetzt da nicht verbürgen, weil natürlich man als Teenager das ja ganz unbewusst auch alles wahrnimmt und mit wenig analytischem Werkzeug ausgestattet. Aber ich glaube, dass ich von da ab sehr gespannt war auf die Beatles und natürlich auch ein enormer Druck, wenn man das jetzt mal sich so anschaut, auf ihn lastete. Weil ich wie Millionen anderer Fans gedacht habe, Mensch, Rubber Soul, wunderbar, was macht ihr jetzt als nächstes? Frank Witzels Roman ist auch eine Liebeserklärung an die Popmusik, also im Sinn des Wortes eine Erklärung der Liebe zur Popmusik im Allgemeinen und zu Rubber Soul im Besonderen. Auch wenn man Rubber Soul tausendmal gehört hat, erfährt man immer wieder Neues in diesem Buch. Zum Beispiel die Sache mit dem Einatmen. Girl hat eine Eigenart mit diesem Einatmen und mit diesem, dieses wirklich sinnlich machen, gleichzeitig eine höchst problematische Beziehung, die da also geschildert wird. Dann dieser Chor, der also praktisch einem griechischen Chor vergleichbar im Hintergrund immer dieses praktisch so eine gewisse Spannung in das Stück bringt und auch eine Art Kommentar. Ja, ein super interessantes Stück. So hard to leave her, she will turn to me and start to cry, and she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. WDR 3 Open, 50 Jahre Rubber Soul. Das war Klaus Walter im Gespräch mit Frank Witzel. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und dem ARD-Nachtkonzert. Einen schönen Abend.